С чего начинается Венский бал в опере? Какие произведения исполняет оркестр в конце бала? Wiener Opernball. Der Wiener Opernball ist jedes Jahr ein gesellschaftliches Großereignis der Ballsaison im Wiener Fasching. Er findet immer in der Wiener Staatsoper statt und ist mit seinen bis zu 12.000 Besuchern der größte Treffpunkt Österreich für Kulturschaffende, Unternehmer und Politiker aus dem In- und Ausland. Rund 4.700 Besucher kommen jedes Jahr zum Ball nach Wien, wovon etwa die Hälfte der Ballbesucher aus dem Ausland kommt. 180 Paare aus dem In- und Ausland eröffnen den Ball. Der Ball beginnt mit dem Einzug des Bundespräsidenten in seine Loge, der von einer Fanfare begleitet wird. Unmittelbar nach der Bundeshymne und Freude schöner Gotterfunken zieht der erste Teil des Komitees zu den Klängen der von Karl Michael Zierer komponierten Fächerpolonaise in den Ballsaal ein. Nach den obligatorischen Einlagen wie Gesangs- und Tanzvorführungen folgt im zweiten Teil der Einzug der Tanzpaare. Anschließend wird traditionell mit dem von Johann Strauss geprägten Kommando »Alles Walzer« die Tanzfläche für alle freigegeben. Zur Mitternacht folgt die Mitternachtsquadrille. Um 3 Uhr früh folgt eine weitere Quadrille. Beendet wird der Ball um Punkt 5 Uhr früh. Traditionsgemäß spielt das Opernballorchester am Ende folgende 3 Stücke: Donauwalzer, Radetzky-Marsch und Brüderlein Fein aus dem Stück Der Bauer als Millionär von Ferdinand Raimund. Üblicherweise nehmen die letzten Gäste Teile des Blumenschmucks als Erinnerung mit, auch wenn dies offiziell nicht erlaubt ist.